Abschnitt 9 aus Nicholas Nickleby, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel: Von der Haus- und Schulordnung zu Dotheboys Hall. Eine Reise von ein paar hundert Meilen bei schlechtem Wetter ist ganz unglaublich geeignet, ein hartes Bett weich zu machen. Vielleicht macht sie auch die Träume schöner, denn die Traumgestalten, welche Nicholas' elendes Lager umschwebten und ihr luftiges Nichts in sein Ohr flüsterten, waren gar lieblich und freundlich. Er machte eben sein Glück und unerhört rasch, als der matte Schimmer eines erlöschenden Lichts seine Augen traf und eine Stimme, welche er ohne Mühe erkannte, ihm zurief, dass es 7 Uhr vorüber sei. Er sprang sogleich von seinem Lager auf und fing an, sich anzukleiden. »Eine schöne Bescherung«, bemerkte Squeers, »der Brunnen ist zugefroren.« »So«, sagte Nicholas, den die Sache wenig interessierte. »Was ich Ihnen sage, Sie können sich heute Morgen nicht waschen.« »Mich nicht waschen?« rief Nicholas aus. »Nein, nein, zum Henker, Sie werden sich mit einer trockenen Abreibung begnügen müssen, bis wir das Eis im Brunnen einstoßen und einen Eimer voll für die Jungen schöpfen können. Machen Sie geschwind und haben Sie keine Maulaffenfeil.« Nicholas warf sich in die Kleider und Squeers öffnete unterdessen die Fensterläden und blies das Licht aus, als draußen die Stimme seiner liebenswürdigen, einlassbegehrenden Ehegenossin ertönte. Er rief ihr zu, hereinzukommen, und sie trat ein in demselben langschößigen Nachtkamisole, das am vergangenen Abend das Ebenmaß ihrer Figur entfaltet und weiter geschmückt mit einem Kastorhute von einigem Altertume, der kühn und keck oben auf ihrer schon erwähnten Nachthaube saß. »Es ist ganz zum Teufel holen«, sagte sie, einen Speiseschrank öffnend, »ich kann nirgends den Schullöffel finden.« »Es tut ja nichts, liebe Frau«, bemerkte Squeers begütigend. »Wie kannst du so schwatzen?« entgegnete sie bissig. »Ist heute kein Schwefeltag?« »Ach ja, daran hatte ich nicht gedacht«, sagte Squeers. »Wir reinigen den Knaben dann und wann das Blut, Nickleby.« »Wischiwaschi Blut reinigen«, fiel sie ein. »Meinen Sie nicht, junger Herr, dass wir unser Geld in Schwefelblume und Syrup bloß ausgeben, um die Brut zu reinigen? Denn wenn Sie glaubten, dass wir das Geschäft so betrieben, so würden Sie fehlschießen, und ich sage Ihnen das rund heraus.« »Liebste Frau«, sagte Squeers mit gerunzelter Stirn. »Ei, ei.« »Ach, was Narrenpossen«, fuhr sie fort, »will der junge Mensch ihr Lehrer sein, so mag er auch sogleich wissen, dass wir mit den Jungen keine Zärtelei treiben und mögen. Sie bekommen Schwefel und Syrup erstlich, weil sie immer wehklagen und uns endlose Last machen würden, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit etwas Blutreinigendes bekämen. Und zweitens, weil ihnen dadurch die Esslust vergeht und weil es wohlfeiler zu stehen kommt als Frühstück und Mittagsbrot. Schwefel und Syrup tut also ihnen und uns zugleich gut und damit punktum.« Mrs. Squeers steckte hierauf den Kopf in den Schrank und fuhr fort, den Löffel zu suchen, wobei ihr Squeers half. Sie flüsterten dabei miteinander, und Nicholas konnte weiter nichts hören, als dass Mr. Squeers sagte, was Mrs. Squeers gesagt hätte, wäre unverständlich, und dass Mrs. Squeers sagte, was Mr. Squeers gesagt habe, sei schöpsdummes Zeug. Da das Suchen fruchtlos blieb, wurde Smike hereingerufen und von Mrs. Squeers gezaust und von Mr. Squeers geohrfeigt, welche Behandlung seinen Verstand so sehr schärfte, dass er auf den genialen Gedanken verfiel, Mrs. Squeers hätte den Löffel vielleicht in der Tasche, was, wie sich fand, in der Tat der Fall war. Da sie jedoch vorher beteuert, dass sie ganz bestimmt wusste, ihn nicht zu haben, so erhielt Smike abermals einige Ohrfeigen dafür, dass er sich unterstanden, Mrs. Squeers zu widersprechen, und die Verheißung einer tüchtigen Tracht Schläge obenein, wenn er sich in Zukunft nicht ehrerbietiger benehme, so dass ihm sein genialer Gedanke im Grunde keinen sehr beträchtlichen Gewinn brachte. »Eine ganz unschätzbare Frau«, Nickleby, bemerkte Squeers, als seine Ehegenossin, den Hausesel vor sich hinstoßend, hinausgeeilt war. »Ich kenne ihresgleichen gar nicht. Ich sage Ihnen, Nickleby, sie ist immer dieselbe, alle Zeit so geschäftig, rührig, sorgsam, sparsam, wie Sie eben jetzt gesehen haben.« Nicholas seufzte unwillkürlich bei dem Gedanken an die sich ihm immer deutlicher eröffnenden angenehmen Aussichten. Squeers bemerkte es indes glücklicherweise nicht, da er mit seinen eigenen Gedanken zu sehr beschäftigt war. »Ich pflege zu sagen, wenn ich in London bin«, fuhr er fort, »dass sie den Knaben eine Mutter sei. Sie ist ihnen aber mehr als Mutter, 10-mal mehr. Sie tut an ihnen, Nickleby, was sicher die meisten Mütter, wie sie gewöhnlich sind, an ihren eigenen Kindern nicht tun würden.« »Ich will es gern glauben, Sir«, bemerkte Nicholas. Die Sache war, dass Squeers und seine Frau die Knaben als ihre wirklichen und natürlichen Feinde betrachteten, oder mit anderen Worten, sie hielten dafür, ihr Geschäft und Handwerk erfordere es gleichsam aus jedem ihrer Kostschüler so viel als nur irgend möglich herauszupressen. Hierin kamen sie beide überein und verfuhren demgemäß. Der einzige Unterschied zwischen ihnen bestand darin, dass Mrs. Squeers den Krieg gegen den Feind offen und furchtlos führte und dass Squeers seine Schändlichkeit sogar daheim einigermaßen durch seine ihm zur Gewohnheit gewordene Verstellung verhüllte, als wenn er sich hätte selbst betrügen und sich überreden wollen, ein kreuzbraver Mann zu sein. Diese Richtung hatten auch Nicholas Gedanken genommen, als ihn Squeers durch die Aufforderung in seinem Nachsinnen unterbrach, mit ihm in die Schulstube zu gehen und ihm zu helfen, seinen Schulrock überzuziehen, das heißt ein altes, barchentenes Jagdwams, das an einem Nagel in der Hausflur hing. Nicholas leistete ihm den geforderten Beistand, er bewaffnete sich mit seinem Rohre und führte seinen Hilfslehrer über einen Hof vor eine Tür. »Da sind wir«, sagte er, als er Nicholas dieselbe öffnete. »Dies ist unsere Werkstatt.« In der Werkstatt war so viel zu sehen und die Aufmerksamkeit wurde so mannigfach angezogen, dass Nicholas anfangs umherstarrte und in der Tat gar nichts sah. Indes entwirrte sich das Ganze und Einzelne allmählich vor seinen Blicken. Die Schulstube war ein kahles, schmutziges Zimmer mit zwei Fenstern, deren Scheiben zum größten Teile eingestoßen und mit alten Schreibbuchblättern zugestopft oder verklebt waren. Einem paar alten, langen, gebrechlichen, dinterbeschmutzten und durch Messerschnitte und sonst auf jede mögliche Weise beschädigten Schreibtischen, einigen Bänken und zwei Schreibpulten für Squeers und den Hilfslehrer. Die Decke war gleich der einer Scheuer durch Sparren und Querbalken gestützt und die Wände waren so befleckt und staubig und rauchgeschwärzt, dass man durchaus nicht sagen konnte, ob sie jemals bemalt oder übertüncht gewesen waren. Und nun die Kostschüler, die jungen Edelleute. Wie die letzten schwachen Hoffnungsspuren auch nur das mindeste Gute in dieser Spelunke ausrichten zu können, aus Nicholas Innern verschwanden, als er schaudernd umherblickte. bleiche und hohle Wangen, knöchrige, hungerleiderische Gestalten, Kinder mit Männer- und Greisengesichtern, Missgestalt mit eisernen Schienen an den Gliedern, Knaben, deren Wachstum unterdrückt und andere, deren lange, dünne Beine kaum die wankenden Leiber zu tragen vermochten, drängten sich vor seinen Blicken. Hier Triefaugen, Hasenscharten, Klumpfüße, dort Hässlichkeiten und Missgestalten zehnfacher anderer Art, die hier entweder an eine unnatürliche Abneigung der Älteren gegen die eigenen Kinder oder doch überhaupt an entsetzliche Vernachlässigungen, an Grausamkeiten erduldet von frühester Kindheit an erinnerten. Hier sah man Kleine der Anlage nach Schöne, aber infolge dumpfen Hinbrütens oder verstockten Duldens entstellte grämliche Gesichter, dort Bilder der Kindheit, deren Augenlicht erloschen, deren Schönheit verschwunden und deren Hilflosigkeit allein geblieben war, dort Knaben mit Bosheit im Ausdruck, die mit bleiernen Augen gleich armen Sündern im Gefängnis auf eine und dieselbe Stelle schauten, dort junge Geschöpfe, an denen die Sünden ihrer schwachen Eltern sich rächten, die sogar nach den Lohnwärterinnen seufzten, welche sie gekannt hatten und verlassen selbst noch in ihrer Verlassenheit waren. Welch eine aufschießende Höllensaat sproßte hier, wo alle Gefühle der Liebe und Zärtlichkeit in ihren Keimen erdrückt, wo jede frische, gesunde kindliche Empfindung durch Schläge und Hunger ausgetrieben wurde, jede schlechte Neigung, zurückgepresste Rachsucht und Erbitterung ungesehen die innersten Herzkammern zerfraß. War der Anblick herzzerschneidend und peinlich, so hatte er doch aber auch seine grotesk lächerliche Seite, die einem minder beteiligten Beobachter, als es Nikolas war, gar wohl ein Lächeln hätte entlocken können. Mrs. Squeers stand hinter einem der Pulte und vor ihr ein mächtiger Napf mit Schwefel und Sirup, von welcher köstlichen Ladwerge sie den Knaben nach der Reihe große Portionen zuteilte, wobei sie sich eines hölzernen Küchenlöffels bediente, der für ein Riesenmaul gerade groß genug gewesen wäre und den Mund der Knaben beträchtlich weitete, die bei Strafe schwerer körperlicher Züchtigung das Ganze auf einmal hinunterschlingen mussten. In einem Winkel gegenüber hatten sich die fünf kleinen neuen Ankömmlinge der Gesellschaft wegen zusammengedrückt. Drei von ihnen steckten in gewaltigen Lederhosen und zwei in alten, ein gutes Teil enger anschließenden Inexpressibles als Unterbeinkleider in der Regel getragen werden. Nicht weit von ihnen saß Mr. Squeers jugendlicher Sohn und Erbe, ein sprechend ähnliches Konterfei seines Vaters. Er trat und schlug mit großer Energie unter Smikes Händen um sich, der sich abarbeitete, ihm ein paar neue Stiefel anzuziehen, die die verdächtigste Ähnlichkeit mit denen hatten, welche der kleinste der fünf auf der Reise nach Dotheboys Hall getragen, was auch Master Squeers selbst zu glauben schien, denn er schnitt zu der Aneignung die abscheulichsten Gesichter. Eine lange Reihe von Knaben erwartete mit Mienen, welche ein keineswegs angenehmes Vorgefühl ausdrückten, demnächst geschwefelt zu werden, und eine andere Reihe, die die Schwefelung soeben bestanden, zog vielfache, verwunderliche, nichts weniger als Vergnügen bedeutende Fratzen. Die Anzüge sämtlicher Knaben waren so buntscheckig, übel zusammenpassend und burlesk, dass sie unwiderstehlich zum Lachen gereizt haben würden, wenn sie nicht zugleich den entsetzlichsten Schmutz und Unordnung und Siechtum verkündigt hätten. »Ist das Einnehmen endlich vorbei?« rief Squeers mit seinem Rohre dermaßen auf den Schreibtisch schlagend, dass die Hälfte der Knaben fast aus den Stiefeln gesprungen wäre. »Es ist just vorbei«, rief Mrs. Squeers dem letzten Knaben eingebend, wobei sie ihn in der Eile fast erwürgte, ihn aber sodann mit dem Löffel auf den Scheitel schlug, um ihn wieder zu sich zu bringen. Smike, nimm weg, hurtig! Smike humpelte mit dem Napfe hinaus, und nachdem Mrs. Squeers einen kleinen Knaben mit einem Lockenkopfe gerufen und ihre Hände auf demselben abgewischt hatte, eilte sie dem armen Schelme in eine Art von Waschhaus nach, wo ein großer Kessel über einem kleinen Feuer hing und auf einem Anrichttische eine Anzahl kleiner Näpfe stand, in welche sie unter des hungrigen Smikes beistande eine braune Masse goss, die wie ein Abguss von Sohlleder aussah und Suppe genannt wurde. In jeden Napf wurde ein Diminutivscheibchen Schwarzbrot geworfen, und als die Knaben ihre Suppe vermittels der Brotschnitte genossen, aßen sie das Brot selbst auf und waren mit ihrem Frühstück fertig, worauf Squeers mit feierlicher Stimme sagte: »Der Herr erfülle unsere Herzen mit wahrhafter Dankbarkeit für die Speise, die er uns geschenkt hat«, und hinausging, um zu genießen, was der Herr ihm selbst beschert hatte. Nicholas dehnte seinen Magen mit einem Napfe voll Suppe so ziemlich aus demselben Grunde aus, aus welchem die Wilden Erde verschlingen, um nämlich nicht unzeitig und unangenehm vom Hunger geplagt zu werden, wenn es nichts zu essen gibt, nachdem er weiter ein Butterbrot genossen, das ihm seiner Lehrerwürde wegen zugebilligt worden war, setzte er sich hinter den Schreibpult und wartete auf den Anfang der Unterrichtsstunden. Es konnte ihm nicht entgehen, wie stumm und trübselig sämtliche Knaben waren. Da war keine Spur von dem gewöhnlichen heiteren Lärmen, Geplauder und Gesumm einer Schulstube. Die Kinder saßen zähneklappernd gedrängt beieinander und schienen weder Lust noch Kraft zu haben, sich von der Stelle zu bewegen oder sich auf ihren Plätzen zu rühren. Der einzige Knabe, der sich zu Regen oder zu Scherz und Zeitvertreib geneigt schien, war Master Squeers. Indes bestand seine Hauptbelustigung darin, den Mitschülern mit seinen neuen Stiefeln auf die Zehen zu treten, so daß seine Munterkeit eher lästig als angenehm war. Nach einer halben Stunde erschien Squeers wieder und die Knaben nahmen die Bücher zur Hand, von denen etwa 1 auf 8 Schüler kommen mochte. Der Schulmonarch blickte ein paar Minuten mit gelehrter, weiser Miene umher, als ob er die vollkommenste Kenntnis des Inhalts sämtlicher Bücher besäße und alles, was darin stand, auswendig hersagen könnte, wenn er sich nur die Mühe geben wollte. Endlich rief er die erste Klasse auf und gehorsam dem Rufe stellte sich ein halbes Dutzend Vogelscheuchen mit entblößten Knien und Ellenbogen vor sein Pult und eine derselben legte ein beschmutztes und zerrissenes Buch unter sein gelehrtes Auge. »Dies ist die erste Klasse im Englischlesen und gemeinnützigen Kenntnissen oder Philosophie, Nickleby«, sagte Squeers Nicholas an seine Seite winkend. »Wir wollen eine lateinische Klasse bilden und ihnen übergeben. Wo ist der Erste?« »Er putzt die Fenster in der Wohnstube, Sir«, antwortete das interimistische Haupt der philosophischen Klasse. »Recht so«, sagte Squeers. »Hier wird nach der praktischen Methode unterrichtet, Nickleby, worin das wahre Erziehungssystem besteht. P-U-T-Z-E-N, putzen, Verbum Activum, reinigen, blank machen, F-E-N-S-T-E-R, lateinisch Fenestrum, Fenster, das heißt ein Fenster«, hat das der Schüler aus dem Buche gelernt, so geht er hin und tut es nach demselben Prinzip, wie die Globen gebraucht werden. Wo ist der Zweite? Er jätet im Garten, Sir. Jätet im Garten, gut, sagte Squeers, ohne die Fassung zu verlieren. B-O-T, Botsch, T-A-N, Tan, N-I-K, Nick. Botanik, Nomen, Substantivum, Pflanzenkunde. H, hat er gelernt, dass Botanik so viel als Pflanzenkunde bedeutet, so geht er hin und übt sich darin. Das ist mein System, Nickleby. Was deucht Ihnen davon?« »Es ist in der Tat preiswürdig«, erwiderte Nicholas. »Das will ich glauben«, sagte Squeers, ohne arg aus der ironischen Betonung zu haben, welche Nicholas in seiner Erwiderung gelegt hatte. »Der Dritte, was ist ein Pferd?« »Ein Tier, Sir.« »Recht so«, sagte Squeers, »ein Tier, nicht wahr, Nickleby?« »Ich glaube, es lässt sich nicht bezweifeln, Sir«, erwiderte Nicholas. »Gewiss nicht«, fuhr Squeers fort, »ein Pferd ist ein Quadruped, und Quadruped ist das lateinische Wort für Tier, wie jeder weiß, der Lateinisch versteht, denn wozu lernt man sonst Lateinisch?« »Freilich«, sagte Nicholas zerstreut. »Da du so gut weißt, was ein Pferd ist«, sprach Squeers weiter, »so geh hin, sieh nach meinem Pferde und putz und striegle es aber ordentlich, oder ich werde dich striegeln. Die anderen von der ersten Klasse gehen hinaus und tragen Wasser, bis ihnen gesagt wird, dass sie aufhören sollen, denn morgen wird gewaschen und die Kessel müssen gefüllt sein.« Also entließ er die erste Klasse zu ihren Übungen in der praktischen Philosophie und blickte Nicholas halb listig und halb zweifelhaft an, als ob er nicht ganz gewiss wäre, was sein Hilfslehrer von der bisherigen Prozedur denken möchte. »Sie kennen jetzt meine Methode, Nickleby«, sagte er nach einer ziemlich langen Pause. Nicholas zuckte kaum merklich die Achseln und erwiderte, er hätte sie bereits hinlänglich kennengelernt. »Und sie ist vortrefflich«, fuhr Squeers fort. »Lassen Sie jetzt aber jene 14 kleinen Knaben lesen, denn sie müssen anfangen, etwas zu tun. Hier wird keine Tagedieberei gestattet.« Er sagte dies, weil ihm plötzlich eingefallen sein mochte, entweder, dass er seinem Hilfslehrer nicht auf einmal zu viel offenbaren dürfe, oder dass der Letztere seine Methode und Anstalt nicht genug lobte. Die Knaben stellten sich in einen Halbkreis um den neuen Lehrer, und Nicholas war bald beschäftigt, ihrem eintönigen, singenden, holprigen Vorlesen der interessanten Geschichten zuzuhören, die man in den veralteten Lesebüchern findet. Unter dieser anregenden Beschäftigung gingen die Morgenstunden trübselig und langsam hin. Um 1 Uhr setzten sich die Knaben, nachdem ihnen bei Mehlbrei und Kartoffeln alle Esslust vergangen war, in der Küche zu einem kleinen Stücke gesalzenen Rindfleischs nieder, wovon Nicholas seinen Anteil in Frieden an seinem Pulte zu verzehren gnädig gestattet wurde. Dann kauerten die Knaben abermals 1 Stunde vor Kälte schaudernd in der Schulstube zusammen, und dann nahm der Unterricht wieder seinen Anfang. Squeers pflegte nach jeder seiner halbjährigen Reisen die Knaben zu versammeln und ihnen eine Art von Bericht über ihre Angehörigen, die er gesehen, die Neuigkeiten, die er gehört, den Inhalt der Briefe, die er mitgebracht, die Rechnungen, welche bezahlt oder unberichtigt geblieben waren, und was weiter dahin gehörte, zu erstatten. Dies geschah stets am Nachmittage nach seiner Rückkehr. Vielleicht damit die Knaben durch längeres Schweben zwischen Furcht und Hoffnung Seelenstärke gewönnen, oder auch, weil sich Squeers selbst gegen eine zu große Weichheit durch gewisse warme Getränke erst verpanzern musste, die er nach dem Mittagessen zu sich zu nehmen pflegte. Sei dem, wie ihm wolle, die Knaben wurden von den Fenstern, aus dem Garten, den Ställen und so weiter zusammengerufen, und die Schule war in vollem Konklave versammelt, als Mr. Squeers mit einem Päckchen in der Hand und hinter ihm Mrs. Squeers mit ein paar Ruten eintraten. Er gebot Stillschweigen. »Spricht mir einer nur ein Wort ohne Erlaubnis«, sagte er sanftmütig, »so haue ich ihn, dass ihm das Blut von den Lenden herunterläuft.« Die Drohung brachte die beabsichtigte Wirkung hervor, eine Totenstille trat ein und Squeers fuhr fort. »Kinder, ich bin in London gewesen und wohl und munter zu den Meinigen und zu euch zurückgekehrt.« Der Halbjahrsgewohnheit gemäß ließen die Knaben bei dieser erfreulichen Mitteilung 3 Hurras ertönen. Doch ach, was für Hurras! Gedämpfte Rufe, die gerade wie recht starke Seufzer klangen. »Ich habe die Eltern von einigen unter euch gesehen«, fuhr Squeers fort, »und sie sind sämtlich so erfreut zu hören, wie vortreffliche Fortschritte ihre Söhne machen, dass schlechterdings keine Aussicht ist, dass auch nur ein einziger von euch meine Schule verlassen wird, was natürlich uns allen nur höchst angenehm sein kann.« 2 oder 3 Knaben hielten, als Squeers so sprach, die Hände vor die Augen, allein die meisten blieben vollkommen ungerührt, da sie entweder keine Eltern hatten oder dieselben nicht kannten. »Ich habe auch unangenehme Täuschungen erfahren müssen«, sprach Squeers mit ingrimmiger Miene weiter. »Boulders Vater ist mit 3,5 Pfund im Rückstande geblieben. Wo ist Boulder?« »Hier, Sir, hier«, ertönten 20 beflissene Stimmen. »Knaben machen es eben nicht anders als die erwachsenen Leute.« »Komm her, Boulder«, rief Squeers, ein kränklich aussehender Knabe, dessen Hände von Leichtdornen starrten, trat zögernd und blass vor Angst an das Pult des Lehrers und hob flehende Blicke zu ihm empor. »Boulder«, sagte Squeers sehr langsam, weil er noch überlegte, wie er ihm am besten beikommen könnte, »wenn dein Vater glaubt, aus dem Grunde, wie, was ist das, Bursch?« Er hob bei diesen Worten die Hand des Knaben am Aufschlage seines Rockärmels empor und beschaute sie mit einer Miene erbaulichen Schauders und edler Entrüstung. »Wie kommst du zu Leichtdornen, Patron?« fragte er und begleitete die Frage, um die Antwort zu beschleunigen, mit einem Rohrschlage über die Hand des Knaben. »Ich kann nichts dafür, Sir«, rief Boulder weinend. »Sie kommen von selbst oder von der Küchenarbeit, Sir. Ich weiß nicht, wie es zugeht, aber ich bin nicht schuld daran.« »Boulder«, sagte Squeers, den Rockärmel aufkrempelnd und die Fläche seiner rechten Hand anfeuchtend, um das Rohr desto fester fassen zu können, »du bist ein kleiner, unverbesserlicher Taugenichts. Die letzte Tracht Schläge hat bei dir noch nicht geholfen. Wir müssen sehen, ob eine abermalige genügt, dir die Bosheit auszutreiben.« Der Knabe schrie kläglich um Erbarmen, allein Squeers achtete nicht darauf, sondern fasste ihn am Kragen und schlug auf ihn los, bis er den Arm nicht mehr rühren konnte. »So«, sagte er, als er endlich von ihm abließ, »und nun reib dir den Buckel so viel, dir es beliebt. Wirst das so bald nicht wieder herunterscheuern.« »Was, du heulst noch lange? Wirst du's bald lassen? Bring ihn hinaus, Smike.« Der Hausesel besaß eine zu lange Erfahrung, als dass er hätte zögern sollen zu gehorchen, zerrte Boulder aus einer Seitentür hinaus und Squeers nahm wieder auf seinem Stuhle neben seiner Ehegenossin Platz. »Nun wollen wir weitersehen«, sagte er. »Ein Brief an Cobby. Steh auf, Cobby!« Cobby stand auf und blickte fast atemlos nach dem Briefe hin, während Squeers hineinsah und daraus referierte. »Cobbys Großmutter ist tot und sein Onkel John hat sich dem Trunke ergeben. Weiter schreibt seine Schwester nichts Neues. Sie legt 18 Pence bei, die eben zur Bezahlung der zerbrochenen Fensterscheibe hinreichen. Willst du sie aufbewahren, liebe Frau?« Die würdige Dame steckte das Geld mit der gleichgültigsten Geschäftsmiene von der Welt ein und ihr Gatte öffnete so kaltblütig als möglich einen anderen Brief. Ein Brief an Graymarsh. Steh auf, Graymarsh. Graymarsh Tante freut sich höchlich zu hören, dass er so wohl und zufrieden ist, lässt sich Mrs. Squeers angelegentlich empfehlen und glaubt, dass dieselbe ein Engel sein müsse. Auch meint sie, Mr. Squeers wäre zu gut für diese Welt, hofft indes, dass ihm der Himmel das Leben noch recht lange erhalten werde, damit er sein Geschäft nach wie vor segensreich fortsetzen könne. Sie würde die zwei Paar Strümpfe, wie gewünscht worden, geschickt haben, war jedoch eben nicht bei Kasse, schickt statt derselben ein Traktätlein und ermahnt Graymarsh, sein Vertrauen auf die Vorsehung zu setzen. Sie erwartet vor allen Dingen von ihm, er werde sich sorgfältig bemühen, Mr. und Mrs. Squeers Zuneigung zu gewinnen und dieselben als seine einzigen Freunde betrachten, werde Master Squeers lieb haben und keinen unchristlichen Widerwillen dagegen an den Tag legen, selbst fünft in demselben Bette zu schlafen. Ah, ein kostbarer Brief, wie rührend und liebevoll Graymarshs Tante schreibt. Dies musste in der Tat umso mehr anerkannt werden, da Graymarshs Tante, wie man stark vermutete, seine Mutter war, welchen Punkt der zartfühlende Squeers jedoch vor seiner Klasse unberührt ließ und Mops aufrief. Mops Stiefmutter hat sich zu Bett legen müssen, als sie gehört, dass er kein Fett essen wollen, und ist lange krank gewesen. Sie wünscht mit einer der ersten Posten zu erfahren, wo er in die Kost getan zu werden erwartet, wenn ihm das Essen, wie er es bekommt, nicht recht ist und mit welcher Stirn er die Kuhleberbrühe hat verschmähen können, nachdem sein guter Lehrer ein Dankgebet darüber gesprochen. Sein unbefriedigter Gemütszustand ist durch die Londoner Blätter zu ihrer Kunde gelangt. Nicht durch Mr. Squeers, der zu gutherzig ist, um Mutter und Kind gegeneinander aufzubringen. Und Mops kann sich gar nicht denken, wie erzürnt sie darüber ist. Es tut mir sehr leid, vernehmen zu müssen, dass er Unzufriedenheit bezeigt, was eine große Sünde und sehr undankbar ist, und sie hofft, Mr. Squeers werde ihm schon ein froheres und zufriedeneres Gemüt einbläuen. Weil er sich so schlecht aufgeführt, bekommt er kein Taschengeld mehr von ihr und hat sie ein für ihn bestimmtes Messer mit doppelter Klinge und Korkzieher den Missionären geschenkt. Grämlichkeit und Widerspenstigkeit taugen nichts, setzte Squeers nach einer schrecklichen Pause und nachdem er abermals seine Rechte angefeuchtet hinzu. Frohsinn und Zufriedenheit müssen stets unterhalten werden. Mops, komm zu mir! Mops näherte sich zögernd und die Augen reibend, in der Erwartung, hinreichende Ursache dazu zu bekommen. Sie blieb nicht aus und er wurde wie Boulder aus der Nebentür entfernt. Squeers öffnete hierauf noch verschiedene Briefe, von welchen einige Geld enthielten, das Mrs. Squeers zum Aufbewahren zu sich nahm, und andere sich auf Hemden, Schuhe, Kappen und dergleichen bezogen, welche sämtlich von der genannten Dame teils für zu groß und teils für zu klein erklärt wurden. Sie passten eben niemand als Master Squeers, der den merkwürdigsten Körperbau von der Welt haben musste, denn alles saß ihm, als wenn es ausdrücklich für ihn gemacht wäre. Namentlich musste sein Kopf eine ausnehmende Elastizität besitzen, denn die Kappen waren ihm alle recht gleich viel, wie eng oder weit sie waren. Nach beendigter Feierlichkeit erteilte Squeers noch einigen nachlässigen Unterricht, zog sich darauf in sein Zimmer zurück und überließ Nicholas die Aufsicht über die Knaben in der sehr kalten Schulstube, in welcher kurz nach Dunkelwerden die aus Brot und Käse bestehende Abendmahlzeit gereicht wurde. Nicholas setzte sich an den kleinen Ofen und fühlte sich durch den Gedanken an seine Lage so bedrückt und entwürdigt, dass er, wenn der Tod in diesem Augenblicke vor ihn hingetreten wäre, denselben mit Freuden begrüßt haben würde. Die Grausamkeit, deren unfreiwilliger Zeuge er gewesen war, Squeers rohes, brutales Benehmen selbst bei bester Laune, die Schmutzhöhle, in welcher er sich befand, was er sah und hörte, alles trug bei, ihn in die traurigste Stimmung zu versetzen, und als er sich gar erinnerte, dass er, ob auch durch eine Verknüpfung unglücklicher Umstände dazu genötigt, was ihn mit edler Entrüstung erfüllte, als Hilfslehrer zu fördern bestimmt war, verabscheute er sich selbst, und es war ihm, als wenn er sich in seinem ganzen Leben nie wieder in der Gesellschaft würde blicken lassen dürfen, ohne die Augen vor Scham niederschlagen zu müssen. Indes war sein Entschluss gefasst, und er erneuerte seinen Vorsatz vom vorigen Abend bei sich selbst auch in dieser Stunde. Er hatte seiner Mutter und Schwester geschrieben, sie von der glücklichen Beendigung seiner Reise in Kenntnis gesetzt, von Dotheboys Hall so wenig als möglich und das Wenige so heiter als möglich gesagt. Er hoffte, selbst in Squeers Hause einiges Gute wirken zu können, und jedenfalls hingen die seinigen zu sehr von seines Onkels Gunst ab, als dass er den Unwillen desselben hätte auf sich ziehen dürfen. Eine Erwägung beunruhigte ihn noch weit mehr als alles Widrige und Quälende seiner eigenen Lage, nämlich das wahrscheinliche Schicksal seiner Schwester. Sein Onkel hatte ihn betrogen. Konnte er sie nicht in Umgebungen bringen, wo ihre Jugend und Schönheit ein weit größerer Fluch gewesen sein würde als Alter und Hässlichkeit? Ein schrecklicher Gedanke für ihn, der gleichsam eingesperrt und an Händen und Füßen gefesselt war. Doch er bedachte, dass die Mutter Käthchen zur Seite stünde. Auch hatte ja die Schwester eine Freundin an der Porträtmalerin, die wohl einfältig genug zu sein schien, allein doch in der Welt und von ihr lebte. Er war geneigt zu glauben, dass Ralph Nickleby einen persönlichen Groll auf ihn geworfen habe, und da er nunmehr ziemlich guten Grund zur Erwiderung desselben bekommen hatte, so gelangte er ohne große Mühe zu diesem Schlusse und suchte sich zu überreden, dass Ralphs Widerwille oder Missgunst sich nur auf ihn selbst erstreckte. In diese Gedanken verloren schlug er zufällig die Augen auf und erblickte Smike, der mit emporgehobenem Gesicht vor dem Ofen auf den Knien lag und die Kohlenreste vom Herde zusammenlas und auf das Feuer legte. Er hielt eben inne, um verstohlen nach Nicholas zu blicken, und fuhr, wie wenn er einen Schlag erwartete, als er sich beobachtet sah, zurück. »Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten«, sagte Nicholas freundlich. »Friert dich?« »Nein«, antwortete Smike zögernd und furchtsam. »Du schauerst aber.« »Oh, mich friert ganz und gar nicht. Ich bin Kälte gewohnt«, erwiderte Smike rasch, und er fürchtete sich, so augenscheinlich Anstoß zu geben, und war ein so eingeschüchtertes, völlig entmutigtes Geschöpf, dass Nicholas Lippen unwillkürlich der Ausruf »Armer Mensch« entfloh. Smike würde stumm davongeschlichen sein, wenn er geschlagen worden wäre, brach nun aber in helle Tränen aus. »Oh je«, rief er, die aufgesprungenen, hornhäutigen Hände vor das Gesicht haltend, »ich kann es nicht mehr ertragen.« »Psst«, sagte Nicholas und legte ihm die Hand auf die Achsel, »sei ein Mann, du bist es ja fast an Jahren, und Gott stehe dir bei.« »An Jahren«, fuhr Smike fort. Oh weh, ich zähle deren nur schon gar zu viele, seit ich ein kleiner Knabe war, jünger als die Jüngsten, die jetzt hier sind. Wo sind sie alle geblieben?« »Von wem sprichst du?« fragte Nicholas, von dem Wunsche geleitet, den halb Blödsinnigen zur Vernunft zurückzubringen. »Sag es mir.« von meinen Angehörigen, von mir, meinen, oh, was hab ich gelitten!« »Es ist immer noch Hoffnung«, sagte Nikolas, er wusste nicht, was er sagen sollte. »Ach, nein, nein, für mich nicht, für mich nimmermehr. Entsinnen Sie sich des Knaben, der hier starb?« »Du weißt ja, dass ich erst seit gestern hier bin, doch was wolltest du von ihm sagen?« »Ich war bei ihm in der Nacht«, antwortete Smike, noch dichter an Nikolas herantretend, »und als alles mäuschenstill war, rief er nicht mehr nach Eltern und Verwandten, dass sie zu ihm an sein Bett kommen möchten, sondern fing an, im Zimmer Gesichter zu sehen, die von Hause kamen. Er sagte, sie lächelten und sprächen mit ihm, und endlich starb er, als er sich aufrichtete, sie zu küssen. Hören Sie?« »Ja, ja doch«, sagte Nikolas. »Was für Gesichter werden mich anlächeln, wenn ich sterbe«, flüsterte Smike schaudernd. »Wer wird mit mir in den langen Nächten sprechen? Von Haus können sie nicht kommen. Sie würden mir Schrecken einjagen, wenn sie es täten, denn ich würde sie nicht kennen und habe keine Heimat. Für mich ist nur Wehe, mag ich am Leben oder tot sein, aber keine Hoffnung, keine Hoffnung.« Die Glocke gab das Signal zum Zu-Bette-Gehen. Er verfiel wieder in seine gewöhnliche stumpfsinnige Gleichgültigkeit und schlich davon, und mit schwerem Herzen folgte ihm Nikolas bald darauf in das schmutzige, zum Ersticken angefüllte Schlafgemach. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. September 2024.